Ich kann es kurz machen. Ich habe keine Auffälligkeiten gefunden, sagt die Archäogenetikerin. Niemand von uns ist überrascht. Allein ein Genmarker für Alzheimer ist auffällig, sagt Childebajewa. Der spricht dafür, dass sie ein dreifach erhöhtes Risiko gehabt hat, an Alzheimer zu erkranken. Aber auch dieser Wert basiert auf modernen Studien. Nun müssten weitere Marker untersucht werden, die das Risiko wiederum reduzieren und potenzieren könnten. Doch auch das sagt immer noch nichts darüber aus, ob nun bei ihr eine Alzheimer-Erkrankung auftritt oder nicht. Ohnehin hat die Schamanin gar nicht das Alter erreicht, in dem sich Alzheimer bei ihr zeigen würde, sagt Childebajewa. Spannend ist zudem die Frage, inwieweit das, was wir heute als Alzheimer-Erkrankung beschreiben, durch die völlig veränderten Umwelten verstärkt wird, in denen unser modernes Leben stattfindet. Depressionen und Einsamkeit spielen eine wichtige Rolle. Es spricht also einiges dafür, dass die prähistorischen Umwelten, in denen Menschen in ein viel dichteres soziales Netz eingebettet waren, einen beträchtlich schlechteren Nährboden für solche psychischen Erkrankungen boten. Dass das Erbgut nur das biologische Potenzial darstellt, das sich nicht im konkreten Leben eines Individuums realisieren muss, illustriert auch die letzte genetische Besonderheit, die Childebajewa präsentiert. Ihren Genen zufolge war der Körper der Schamanin nicht besonders gut darin, die für viele physiologische Funktionen wichtige Folsäure zu verarbeiten. Sie verfügte darin nur über eine 65-prozentige Effizienz. Am Skelett sehen wir davon nichts, sagt Jörg Orschied. Soweit sich das beurteilen lässt, war sie kerngesund und sie hat ein Alter erreicht, in dem viele ihrer Zeitgenossen gestorben sind. In einer Zeit reichhaltiger Ernährung wird eine mögliche verminderte Effizienz der Folsäureverwertung folgenlos geblieben sein. Aus den Isotopenanalysen ihrer Knochen wissen wir, wie gut ihre Ernährung war. Was ihren Proteinkonsum anging, gehörte sie zur Spitzengruppe ihrer Zeit. Keine Smoking Gun also, resümiert Wolfgang Haag. Genetisch sehen wir bei der Schamanin keinerlei Hinweise auf irgendwelche psychischen oder sonstigen Erkrankungen. Alle nicken zufrieden. Wir fühlen uns bestätigt. Deutet doch auch archäologisch alles auf eine Frau hin, die keinen Beeinträchtigungen schwerwiegender Natur ausgesetzt war.